Ich bin wieder da, Motherfucker, geh mir besser aus dem Weg. Du bleibst stehen und schon pusten nicht die besser aus dem Weg. Ich bin ziemlich arrogant, doch sie interpretieren es anders. Alles Kopfsache, irgendwas hindert mich hier wie Sommer. Okay. Keine Zeit, das auszudiskutieren. Bitches hören meine Stimme, heißt, sie brauchen nicht zu frieren. Jedes Tape in den Charts, ich mach Geld nur mit Spaß. Guck, ich lebe genau das, was BWL Justo sagt. Also nenn mir einen Preis, Bitch, ich schenk dir einen Einblick in meine Welt. Doch wenn du auf die Stan Smith in Weiß triffst, ist alles aus. Over, heißt vorbei mit Privilegien. Was für Rücksichtszene, Bitches labern Scheiß wie Steven Gätchen. Was da los? Jetzt pumpen sie Esser in jedem Dorf. Mir geht's gut, Leute, hört ihr mein Lächeln bei jedem Wort? Ich steigere mich mit jeder Line besser als je zuvor. Doch wenn du sowas behauptest, dann sprechen wir von Humor. Ist kein Geheimnis, dass die Bitches mir zu Füßen liegen. Doch ich erstell mich, ich würd mies mit ihren Gefühlen spielen. Egal, ich lass sie weiter Filme vor der Bühne schieben. Bitch, ich seh die Szene nur von oben, weil ich drüber fliege. Ist kein Geheimnis, dass die Bitches mir zu Füßen liegen. Doch ich erstell mich, ich würd mies mit ihren Gefühlen spielen. Egal, ich lass sie weiter Filme vor der Bühne schieben. Bitch, ich seh die Szene nur von oben, weil ich drüber fliege. Willst du was bewegen, Junge, gut, dass wir reden. Mich zu dissen kostet deine ganze Crew fast das Leben. Mach auf cool, doch ich tu was dagegen, weil ich nicht in deine Fußstapfen, nur in deine Blutlache trete. Alles gut, lass sie leben, weil doch sonst nichts kommt. Sie klingen immer wieder gleich, so wie ein Bond-Film-Song. Und sie glauben sich zu rächen, wenn sie laufen, widersprechen. Aber dann die Seiten schneller als bei Daumenkinos wechseln. Alles Lappen ohne Werte und ich pack sie an der Ehre. Guck mal, steh ich auf der Bühne, herrscht ne krasse Atmosphäre. Ihr wollt Punchline-Rap, dass ich mein Kampfschwein weg. Doch nach nem Yes seh ich, wie bei dir die Angst einsetzt. Yes! Und deine Freundin macht auf schüchtern und auf brüde. Doch nach einer Line wirft sie ihren Schlüpfer auf die Bühne. Sie ist so heftig parfümiert, dass ich mich prächtig amüsier. So viel Schminke in der Fresse, dass man denkt, sie wär maskiert. Ist kein Geheimnis, dass die Bitches mir zu Füßen liegen. Doch ich erstell mich, ich würd mies mit ihren Gefühlen spielen. Egal, ich lass sie weiter Filme vor der Bühne schieben. Bitch, ich seh die Szene nur von oben, weil ich drüber fliege. Ist kein Geheimnis, dass die Bitches mir zu Füßen liegen. Doch ich erstell mich, ich würd mies mit ihren Gefühlen spielen. Egal, ich lass sie weiter Filme vor der Bühne schieben. Bitch, ich seh die Szene nur von oben, weil ich drüber fliege.